B. Bauer? Hallo, Herr Bauer. Hier Fiedler, Ihr Vermieter. Hallo, Herr Fiedler. Was gibt's denn? Ich möchte mit Ihnen über Ihre Feier am Samstag sprechen. Feier? Wieso? Es gab einige Beschwerden von den anderen Mietern. Wegen Lärm? Die Musik war nicht laut. Naja, aber Sie haben die ganze Nacht mit 20 Leuten auf der Terrasse gesessen und... Es ist doch Sommer!